So, da sind wir schon wieder bei einer weiteren Folge, untypischerweise heute nicht mit Musik und Thema, schon mit Musik, aber Ohne jetzt Thema. ohne Musik, ohne Thema, Musik und Neuveröffentlichung. Oh. Ein kleines, ich habe gelernt, bei Netflix nennt man das Sequels, Sequels. wenn man so nochmal eine Sache rausnimmt aus der Sendung und davon nochmal eine Extraserie dreht. Oh, da sind wir Und quasi ganz an vorderster Front jetzt irgendwie, machen ganz neue, ich glaube, so hippe neues, ich Sachen. glaube, alles, was mit Podcasts zu tun hat, ist schon lange nicht mehr neu Ja, und das wahrscheinlich. ist, da hängen wir, glaube ich, überall hinterher. Oh Mann. Aber ja, ich habe mir überlegt, wir können ja auch mal, wir reden so viel auch über die alten Zeiten von Musik und so, aber ganz wenig über das, was so immer neu auf dem Markt erscheint. Das stimmt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten uns ja auch einfach mal damit beschäftigen, was so in der nächsten Zeit so an CDs auf den Markt geschmissen wird, um mal reinzuhören und zu schauen, was lohnt sich reinzuhören und was eher weniger. Ja, finde ich einen guten Gedanken. Lass mal machen. Ja, und da würde ich jetzt da einfach starten mit den CDs, die quasi, wir nehmen ja heute am 19. auf, quasi gestern rausgekommen sind, am 18. Also wenn ihr das hört, dann wird es wahrscheinlich schon der 21. oder irgendwas sein. Aber man kann ja einfach mal hören, was so in dieser Woche an Neuveröffentlichungen auf den Markt geschmissen wurde. Ja, Und da habe ich als unbedingt. erstes Fortuna Ehrenfeld mit dem Album Hey Sexy. Ich würde es erstmal anspielen und du kannst ja mal reinhören. Und kannst dir dann überlegen, was du davon hältst, beziehungsweise mal deine Meinung abgeben. Und dann schaue ich mal, was ich noch so darüber erzählen kann. Also als erstes ist das jetzt eine Band, auf die ich gestoßen bin, oder ein Künstler, der bei dem Grand Hotel Van Cleef unter Vertrag genommen wurde, was ja für mich eines der wichtigsten Plattenlabels in Deutschland ist, weil das von dem Sänger von Tomte und dem Sänger von Ketka ins Okay. Leben gerufen wurde, quasi von Tees Uhlmann und Markus Wiebusch. Und die Musik, die die rausbringen über ihr Label, spricht eigentlich immer für Qualität. Aber ich weiß noch nicht, ob ich deinen Nerv damit Da treffe. bin ich sehr gespannt drauf. Also Das Lied heißt Zu weit weg, Mädchen von Fortuna Ehrenfeld. Wir hören rein. Kommt ein Schiff am Bahnhof an, auf irgendeiner Landebahn. In einer großen weißen Stadt, die irgendwer erfunden hat. Und irgendwer steigt dann ein, rauscht in die blaue Nacht. Ist irgendeine Weile weg. Menschen haben kein Versteck. Ja, was soll man da sagen, ey? Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, ich glaube an alles, was sich irgendwie bewegt. Komm, sag mal du, ich höre dich nicht. Halleluja, mein zu weit weg Mädchen. Sag grad, sie glaubt an mich. Sag grad, sie So. glaubt an mich. Ja, spannend, spannend. Also ich habe überhaupt keine Bist du Ahnung, da, mal bist du hier? was du mir hier vorstellst. Das vielleicht nochmal für euch Ich da schreibe draußen. jetzt wieder auf, Das ist dass das erste Mal, dass ich überhaupt von dem Fortuna jungen Mann Ehrenfeld. höre. Sagen, Ich auf finde deine es find sehr Antwort folgen interessant. kann. Also wirklich, was mir gerade so durch den Hörst Kopf du ging, mir links rum was ist fehlt? das eigentlich für eine Musikgattung? Ist keiner Minimal da, der dir Indie hilft? oder ist ja schon sehr minimalistisch von den Instrumenten, von der Stimme. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwas in die Singer-Songwriter-Richtung, aber dafür ist es trotz alledem schon wieder, na gut, es ist schon trotz alledem auch musikalisch schon du kennst dich da besser aus mit dem Tasteninstrument, was war das? War das ein Sindy? Nee, Ja, eine das ist E-Orgel? eine Hammond, also irgendeine Orgel war es auf jeden Fall, ne? Vielleicht eine Hammond-Orgel oder sowas. Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also Also, das ist ein schöner Sound. Man merkt auch, dass es sehr hochwertig produziert zu sein scheint. Also, ich finde die Stimme wahnsinnig angenehm. Ich finde auch das gut. Ich muss jetzt dann auch mal in das komplette Album reinhören, weil das war ja nur die Single zum Album. ja. Und muss sagen, es spricht mich auf jeden Fall an. Mal schauen, es ist textlich angenehm und es ist auch keine Musik zum Weghören so, es ist eher so Musik, mit der man sich auch beschäftigen muss und wo man sich vielleicht auch mal in seinen Sessel setzt und gönnt sich einfach mal die 40 Minuten Platte und hört mal aufmerksam zu. Genau, das macht es mir auch gerade unheimlich schwierig, da jetzt was zu sagen, also gerade zu den Texten, weil ich muss sagen, ich mag deutsche Musik, ich mag deutsche Texte, einfach weil ich sie verstehen kann, also zumindest glaube ich sie zu verstehen. Und hier würde ich mir jetzt schon die Zeit nehmen wollen, um das ganze Album mal zu hören und darüber ein bisschen nachzudenken. Also ich glaube, es lädt auch dazu ein. Also ich denke, ganz klar, eine Platte, mit der man sich wahrscheinlich mal auseinandersetzen dürfte. Also ich glaube, kann man von unserer Seite jetzt einfach mal mit dem kleinen Ausschnitt, den wir gehört haben, ich glaube, empfehlen sich. Ja, ja, ich würde sie mir auf jeden Fall sehr gerne anhören. Ja, also ich kann dir noch als kleinen Abschluss zu der Platte vorlesen, was Olli Schulz dazu gesagt hat. Okay. Der sagte, eine überlebenswichtige Platte, vor allem wenn man aus einer Region wie Köln kommt. Die lakonische Stimme erinnert an Wumm, den Hund vom Großen Preis, was toll ist. Atmosphärisch wie eine gute, leider nie gesendete Derrick-Folge. Lustig, klug und herzergreifende Fuck-You-Mucke. Ja, spannend. Spannend. Mir fiel an der Stimme so, ich hatte irgendwie die Assoziation, vielleicht sowas Kränkelndes, sowas ja, Hustenbonbon, irgendwie hatte ich so diese Assoziation, aber wirklich, ich meine das nicht negativ, sondern nee, ich meine das eher positiv. Ich finde, das ist eine, es hört sich so an, als schafft da jemand den Spagat zwischen diesen neuen Singer-Songwriter-Typen oder wie man sie auch nennen mag, wie so Max Giesinger und Tim Bensko und so, die sehr auf hohem Niveau klagen und immer verlassen werden in jedem Lied und immer ganz schlimm. Er wirkt so ein bisschen kränkelnd und so und ist aber eher so der Typ, der vielleicht ein bisschen kränkelt, weil er gestern viel geraucht und getrunken hat in der Kneipe. Ja, kann sein. Und, aber trotzdem irgendwie nicht nur rumjammert. So. Es hört sich nicht so. Ich bin gespannt aufs Album. Ja, also ich freue mich drauf. Schöne Empfehlung. Als nächstes habe ich auch am 18. jetzt rausgekommen, die Band Prag mit Es war nicht so gemeint, heißt das Album. Und da habe ich dir den Titel mitgebracht, der auch die erste Single-Auskopplung war. Es wird anders sein. Ich zeig dir wieder erstmal was und dann quatschen wir drüber. Ja, bitte. Anfang, am Anfang hat es so 80er Jahre Sound irgendwie, so Sinti-Sound mit der Stimme. War ich sofort dabei. Und dann aber so im Anschluss auf einmal mit diesem Orchester, sei es irgendwie auch am Rechner produziert. Ja, es wird irgendwie. Aber ich finde irgendwie, am Anfang bei der Strophe hat es mich noch nicht so gepackt, aber ich muss sagen, gerade die Melodie so im Refrain dazu, fand ich, hat mich sehr neugierig gemacht. Da kommt jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen meine 80er-Phase durch. Ich fand es schon ganz am Anfang cool. Es war auch so minimalistisch, diese Synthesizer-Sounds. Fand ich ziemlich cool. Auch die Stimme erinnert, also das ganze Ding erinnert irgendwie sofort an die 80er Jahre. Ich hatte auch sofort dieses Bild im Kopf irgendwie. Also ich muss auch sagen, ich habe damit gerechnet, dass ich mit dem Album deinen Nerv treffe. Ja, hast du. Also habe ich auch noch nie was vorher von gehört. Ist das Debütalbum oder? Nee, das Debüt kam 2013 und zwar bin ich auf die Band gestoßen. Auch die Band hat sich 2011 gegründet und ich glaube, ich habe 2013 das erste Mal was davon gehört, weil Nora Tschirner, die Schauspielerin, Gitarre gespielt hat in der Band und auch so ein bisschen Background-Gesang mitgemacht hat und zweite Stimme gesungen hat. Und dann habe ich am Anfang, als ich das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, dachte ich, ja, es ist halt wieder eine Schauspielerin, die jetzt noch nebenbei singt und sowas. Aber irgendwie ist es ja jetzt auch nicht so massenkompatibel, dass es Musik wäre, wo man jetzt sagt, die läuft im Radio und da verdient sich eine Schauspielerin noch nebenbei nochmal Geld dazu. Den Eindruck habe ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass das Radiomusik werden wird, die man so frühs unter der Dusche hört. Also Nora Tschirner ist mittlerweile auch nicht mehr mit dabei seit dem Album. Aber die zwei Herren, die die Band gegründet haben, quasi sind jetzt machen das Ding jetzt alleine. Und ich muss sagen, ich mag Nora Tschirner wirklich sehr gerne, aber ich muss sagen, die Weiterentwicklung vom vorhergehenden Album hat mir wirklich sehr gefallen. Weil es war vorher eigentlich sehr beschränkt auf Gitarre, Schlagzeug, Bass und hatte schon teilweise so Chanson, so leichte, die guten Seiten des Schlagers, so ein bisschen sowas drin, so die goldenen Zeiten, wo... Aber sie sind jetzt elektronischer geworden, oder? Geworden und auch deutlich melodiöser. Okay. Und muss ich sagen, freue ich mich auch drauf. Also das Album werde ich mir auf jeden Fall auch holen und werde mir das auch mal in Ruhe anhören. Ja, also ich glaube, das lohnt sich. Also da würde ich jetzt auch mal meine Zeit für investieren wollen, da mehr von zu hören. Das ist Also ich denke, auch eine Empfehlung, die wir aussprechen können. Ja doch, also uneingeschränkt würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, können wir empfehlen, Prag, es war nicht so gemeint. Unbedingt. Und als letztes für diese Woche in der Vorstellungsrunde ist mir aufgefallen, dass tatsächlich jede Woche, wenn man sich anschaut, es gibt irgendwie cdlexikon.de oder sowas, wo jede Woche einfach nur alles, was irgendeinen Labelcode gekriegt hat, wird dort aufgeführt, was rauskommt in der Woche. Und es kommt tatsächlich jede Woche, dadurch, dass Helene Fischer wahrscheinlich diesen riesen Hype losgetreten hat, kommt jede Woche, kommen circa 3-4 Alben raus, die irgendwie in diesem Bereich spielen, wo also Künstler, so moderner Schlager, wo Labels oder? Probieren, nochmal was zu pushen, was geht. Und da habe ich dir Katrin und Peter mitgebracht. Da spricht der Name ja schon fast für Qualität. Glaubst du, dein größter Traum bleibt immer unerreicht? Doch manchmal wendet sich das Blatt und diesmal klappt's vielleicht. Ich dachte damals, das kann's nicht geben, die große Liebe in meinem Leben. Doch du warst da, hast mir den Kopf verdreht. Also uneingeschränkte Empfehlung. Ich habe das mitgebracht, weil es für mich einfach alles aus. Es zeigt einfach alles auf, was in dieser Musik, in dieser Sparte irgendwie stattfindet. Es sind Reime, die absolut vorhersehbar sind. Du kannst eigentlich jeden Vers selber zu Ende reimen, ohne ihn gehört zu haben. Ich finde, ich habe. Also der erste Gedanke war jetzt so, ich setze mich an den Computer, drücke auf den Knopf und der Computer generiert mir diesen Text. Genau. So, ja. Nichts Neues. Nee. Aber ich glaube, das ist auch genau dieser Punkt dieser Musik. Ne? Ich bringe was Neues in Anführungszeichen. Ich darf aber dieses Feld gar nicht verlassen, ne? Weil die Leute wollen genau diese Musik hören und. Ja, und die und dazu halt auch noch eine Melodie, wo du dir eigentlich denkst, die hast du mindestens schon 20 Mal auf irgendwelchen Kirmessonntagen gehört. So, es ist so dieses klassische, diese klassischen Melodien und dazu noch Katrin und Peter. Kann man jetzt natürlich im Radio schlecht zeigen auf dem Bild, aber Katrin und Peter sind halt auch einfach unfassbar allglatt, weil Peter seine blonden Strähnchen im Mittelscheitel längere Haare trägt, um so noch vielleicht so ein bisschen den letzten Beat-Rebellen noch raushängen zu lassen. Ja. Lederjacke, dazu ein unfassbar falsches Grinsen und Katrin ist so der blonde Engel dazu, die so, würde ich jetzt so schätzen wollen, vielleicht so Anfang der 50er ist. So in dem Bereich und halt dazu aber für ihr Alter noch eine sehr gute Figur hat, dass auch, wenn sowas vielleicht mal am Fernsehen dann im Schlagerhimmel auf ARD oder wo auch immer läuft, vielleicht dann auch nochmal der Opa daheim auf der Couch sagen also, kann, da guckt man auch mal gerne hin. Also von der Stimme hätte ich sie gar nicht so alt eingeschätzt. Also so alt, entschuldige natürlich, aber ich hätte gedacht, sie ist noch jünger. Aber okay. Aber ich glaube, genau hier sieht man, so funktioniert Schlager. Ja, also ich denke, das ist auch wieder diese Kulturindustrie, ne, glaube ich. Also da ist wirklich eine Retorte nach der anderen. Ich weiß nicht, ob es da Neues überhaupt zu holen gibt. Ich bin überhaupt kein Schlager-Fan. Ich möchte jetzt auch niemanden zu nahe treten, der Schlager gerne hört. Also solange sie mich in Ruhe lassen, alles okay. Aber das ist auf jeden Fall Musik, die würde ich mir privat einfach nicht antun. Gebe ich dir recht und ich glaube, damit können wir auch die Vorstellung von dieser Woche abschließen, weil ich glaube, Katrin und Peter muss man sich jetzt nicht unbedingt kaufen, wenn man auch Helene Fischer schon im Regal stehen hat. Also jedenfalls nicht wegen dem Neuigkeitswert. Ja, genau. Also nee, glaube ich nicht. Aber schön, dass wir wenigstens eine CD dabei hatten, die wir nicht weiterempfehlen. Ich dachte mir schon, ja, jetzt empfiehlt er jede CD hier, ist ja auch irgendwie auch ein bisschen langweilig. Aber du hast es einkalkuliert, dass wir auch mal ein Nö dabei haben. Ja. Finde ich gut. Genau. Ja, finde ich gut. Ja, und deswegen würde ich sagen, beschließen wir jetzt schon die erste Sendung mit CD-Vorstellungen. Und ja, wir probieren das jetzt, dass wir irgendwie jede Woche dann unsere oder ein bisschen durchgehen, was gerade so rauskommt. Das war jetzt die erste Folge und das Ganze wird ausschließlich im Netz über unseren Podcast laufen. Wird auch nirgendwo im Radio zu finden sein und ja, könnt jetzt jede Woche einschalten, abonnieren und gucken, was es Neues gibt. Wunderbar, ich freue mich drauf. Dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.